so grausam sind. O Jungfrau, sie der Jungfrau sorgen, o Mutter, hör ein bittend Kind. Ave Maria. Diesen Fels hinsinken zum Schlaf und uns dein Schutz bedeckt, wird weich der harte Fels uns Rosendüfte wehen in dieser dumpfen Felsenkluft. O Mutter, höre Kindesflehen. Das für den Vater fliegt.